Aus der Mengebibel von 1928. Das erste Buch Mose. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war aber eine Wüstenei und Öde, und Finsternis lag über der weiten Flut, und der Geist Gottes schwebte brütend über der Wasserfläche. Da sprach Gott: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag, der Finsternis aber gab er den Namen Nacht. Und es wurde Abend und wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott: Es entstehe ein festes Gewölbe inmitten der Wasser und bilde eine Scheidewand zwischen den Wassern. Und es geschah so. So machte Gott das feste Gewölbe und schied dadurch die Wasser unterhalb des Gewölbes von den Wassern oberhalb des Gewölbes. Und Gott nannte das feste Gewölbe Himmel, und es wurde Abend und wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem besonderen Orte, damit das Trockene sichtbar werde. Und es geschah so. Und Gott nannte das feste Land Erde, dem Wasser aber, das sich gesammelt hatte, gab er den Namen Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprossen, samentragende Pflanzen und Fruchtbäume, die je nach ihrer Art Früchte mit Samen darin auf der Erde tragen. Und es geschah so. Die Erde ließ junges Grün hervorgehen, Pflanzen, die je nach ihrer Art Samen trugen, und Bäume, die Früchte mit Samen darin je nach ihrer Art trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: Es sollen Lichter am Himmelsgewölbe entstehen, um Tag und Nacht voneinander zu scheiden. Die sollen Merkzeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten sowie von Tagen und von Jahren dienen. Und sie sollen Lichter an der Himmelsfeste sein, um Licht über die Erde zu verbreiten. Und es geschah so. Da machte Gott die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere zur Herrschaft über die Nacht, dazu auch die Sterne. Gott setzte sie dann an das Himmelsgewölbe, um Licht über die Erde zu verbreiten und am Tage und in der Nacht die Herrschaft zu führen und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Es wimmle das Wasser überall von lebenden Wesen und Vögel sollen über die Erde am Himmelsgewölbe hinfliegen. Da schuf Gott die großen Seetiere und alle Arten der kleinen Lebewesen, die sich regen, von denen die Gewässer wimmeln, dazu alle Arten der mit Flügel begabten Vögel. Und Gott sah, dass es gut war. Da segnete Gott sie mit den Worten: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllet das Wasser in den Meeren. Und auch die Vögel sollen sich auf der Erde mehren. Und es wurde Abend und wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe alle Arten lebender Wesen hervor, Vieh, Gewürm und wilde Tiere, jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Da machte Gott alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alle Tiere, die auf dem Erdboden kriechen, jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich, die da herrschen sollen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über alle Tiere des Landes und über alles Gewürm, das auf dem Erdboden kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Weib schuf er sie. Gott segnete sie dann und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Dann fuhr Gott fort: Hiermit übergebe ich euch alle samentragenden Pflanzen, die auf der ganzen Erde wachsen, und alle Bäume mit samentragenden Früchten, die sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, was Lebensodem in sich hat, weise ich alles Gras und Kraut zur Nahrung an. Und es geschah so. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer vollendet. Und Gott brachte am siebten Tag sein Werk, das er geschaffen hatte, zur Vollendung und ruhte am siebten Tage von all seinem Werke, das er gemacht hatte. Da segnete Gott den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm hat er von seinem ganzen Schöpfungswerk und seiner Arbeit geruht. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel schuf, als es auf Erden noch keine Sträucher auf dem Felde gab und noch keine Pflanzen auf den Fluren gewachsen waren, weil Gott der Herr noch keinen Regen auf die Erde hatte fallen lassen und noch kein Mensch da war, um das Land zu bestellen, es stieg aber ein Wasserdunst von der Erde auf und tränkte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Seelenwesen. Hierauf pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden nach Osten hin und brachte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Dann ließ Gott der Herr allerlei Bäume aus dem Boden hervorwachsen, die lieblich anzusehen waren und wohlschmeckende Früchte trugen, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ein Strom entsprang in Eden, um den Garten zu bewässern, und teilte sich alsdann und zwar in vier Arme. Der erste heißt Pison, dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo selbst sich das Gold findet, und das Gold dieses Landes ist kostbar. Dort kommt auch das Bedola-Harz vor und der Edelstein Soham. Der zweite Strom heißt Gihon, dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Hidekel oder auch Tigris. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Strom ist der Euphrat. Als nun Gott der Herr den Menschen genommen und ihn in den Garten Eden gebracht hatte, um ihn zu bestellen und zu behüten, gab Gott der Herr dem Menschen die Weisung: Von allen Bäumen des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen. Denn sobald du davon issest, musst du des Todes sterben. Dann sagte Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die zu ihm passt. Da bildete Gott der Herr aus dem Erdboden genau alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch sie benennen würde, so sollten sie heißen. Da legte der Mensch allen zahmen Tieren und den Vögeln des Himmels und allen wilden Tieren Namen bei, aber für den Menschen fand er keine Gehilfin darunter, die zu ihm gepasst hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Dann nahm er eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Die Rippe aber, die Gott aus dem Menschen herausgenommen hatte, gestaltete er zu einem Weibe und führte dieses dem Menschen zu. Da rief der Mensch aus: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden zu einem einzigen Leibe werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und doch schämten sie sich nicht. Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr geschaffen hatte. Die sagte zu dem Weibe: Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen des Gartens? Da antwortete das Weib der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt. Ihr dürft davon nicht essen und sie nicht einmal anrühren, sonst müsst ihr sterben. Da erwiderte die Schlange dem Weibe: Ihr werdet sicherlich nicht sterben, sondern Gott weiß wohl, dass sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgetan werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was böse ist. Da nun das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen sei und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum sei, um durch ihn klug zu werden, da nahm sie von seinen Früchten und aß und gab auch ihrem Manne, der bei ihr war, und der aß auch. Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie nahmen wahr, dass sie nackt waren. Darum hefteten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze daraus. Als sie dann aber die Schritte Gottes des Herrn hörten, der in der Abendkühle im Garten umherging, versteckten sie sich, der Mann und sein Weib, vor dem Angesicht Gottes des Herrn inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Mann und sagte zu ihm: »Wo bist du?« Da antwortete er: »Als ich dich im Garten gehen hörte, fürchtete ich mich, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt.« Da fragte Gott: »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Du hast doch nicht von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe.« Da antwortete Adam: »Das Weib, das du mir zugestellt hast, die hat mir von dem Baum gegeben, da habe ich gegessen.« Da sagte Gott, der Herr, zu dem Weibe: »Warum hast du das getan?« Das Weib antwortete: »Die Schlange hat mich verführt, darum habe ich gegessen.« Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange: »Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allen Tieren, Zahmen und Wilden. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft herrschen lassen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.« Zum Weibe aber sagte er: »Viele Beschwerden will ich dir bereiten, wenn du Mutter wirst. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und doch nach deinem Manne Verlangen tragen. Er aber soll dein Herr sein.« Zu dem Manne aber sagte er: »Weil du der Aufforderung deines Weibes gefolgt bist und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir ausdrücklich verboten hatte, so soll der Acker verflucht sein um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Gestrüpp soll er dir wachsen lassen, und so musst du dich vom Gewächs des Feldes nähren. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du, und zu Staub sollst du wieder werden.« Adam gab dann seinem Weibe den Namen Eva, denn sie ist die Stammmutter aller Lebenden geworden. Darauf machte Gott der Herr dem Mann und seinem Weibe Röcke von Fellen und bekleidete sie damit. Und Gott der Herr sagte: »Der Mensch ist jetzt ja geworden wie unser einer, so dass er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auf Früchte vom Baum des Lebens nehme und sie esse und unsterblich werde.« So stieß ihn denn Gott der Herr aus dem Garten Eden hinaus, damit er den Erdboden bestelle, von dem er genommen war. Und als er den Menschen hinausgetrieben hatte, ließ er östlich vom Garten Eden die Cherube sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, um den Zugang zum Baume des Lebens zu bewachen. Eva gebar dann dem Adam, ihrem Gatten, einen Sohn, Kain, und sagte: »Einen Mann habe ich hervorgebracht mit Hilfe des Herrn.« Hierauf gebar sie nochmals, nämlich seinem Bruder Abel. Und Abel wurde ein Hirt von Kleinvieh, Kain aber ein Ackerbauer. Nun begab es sich nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Ackers darbrachte. Auch Abel opferte von den Erstlingen seiner Herde, und zwar von ihren Fettstücken. Da schaute der Herr mit Wohlgefallen auf Abel und dessen Opfergabe, aber Kain und dessen Gabe sah er nicht an. Darüber geriet Kain in heftigen Zorn, so dass er den Blick zu Boden schlug. Da sagte der Herr zu Kain: »Warum bist du zornig geworden, und warum schlägst du den Blick zu Boden?« »Findet nicht, wenn du gut handelst, Annahme des Opfers statt? Und lauert nicht, wenn du nicht gut handelst, die Sünde vor der Tür als ein Feind, dessen Verlangen auf dich gerichtet ist, den du aber beherrschen sollst?« Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: »Lass uns aufs Feld gehen.« Und als sie auf dem Felde waren, fiel Kain über seinen Bruder Abel her und schlug ihn tot. Da sagte der Herr zu Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« Er antwortete: »Ich weiß es nicht. Soll ich etwa meines Bruders Hüter sein?« Gott aber sagte: »Was hast du getan? Ich höre das Blut deines Bruders zu mir vom Erdboden her schreien. Und nun, verflucht sollst du sein, hinweggetrieben von dem Erdboden, der seinen Mund hat auftun müssen, um das Blut deines Bruders von deiner Hand in sich aufzunehmen. Wenn du den Acker bestellst, soll er dir keinen Ertrag mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du auf der Erde sein.« Da sagte Kain zum Herrn: »Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Du treibst mich ja heute von dem Ackerland hinweg, und ich muss mich vor deinen Augen verbergen und werde unstet und flüchtig auf der Erde sein. Da wird dann jeder, der mit mir zusammentrifft, mich totschlagen.« Aber der Herr antwortete ihm: »Eben darum soll jeder, der keinen Tod schlägt, siebenfältiger Rache verfallen.« Hierauf brachte der Herr an Kain ein Wahrzeichen an, damit ihn niemand erschlüge, wer mit ihm zusammenträfe. So zog denn Kain vom Angesicht des Herrn hinweg und ließ sich im Lande Not östlich von Eden nieder. Dem Kain gebar hierauf sein Weib einen Sohn, Henoch, und als er dann eine Stadt erbaute, benannte er sie nach seines Sohnes Namen, Henoch. Dem Henoch wurde dann Irad geboren. Dieser wurde der Vater Mehujaels. Mehujael wurde der Vater Methusaels und Methusael der Vater Lamechs. Lamech aber nahm sich zwei Weiber, von denen die eine Ada, die andere Zilla hieß. Ada gebar dann Jabal, dieser wurde der Stammvater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Der Name seines Bruders war Jubal, dieser wurde der Stammvater aller Saiten- und Flötenspieler. Auch Zilla gebar einen Sohn, nämlich Tubal-Kain, der Stammvater aller derer, die Geräte aus Kupfer und Eisen herstellen. Die Schwester Tubal-Kains war Nama. Lamech aber sagte zu seinen Weibern: »Ada und Zilla, hört meine Rede, ihr Weiber Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlage ich, wenn er mich verwundet, und einen Jüngling, wenn er mir einen Schlag versetzt. Denn Kain soll siebenfältig gerecht werden, aber Lamech 77-fach.« Dem Adam aber gebar sein Weib nochmals einen Sohn, dem sie den Namen Seth gab. »Denn«, sagte sie, »Gott hat mir einen anderen Sohn verliehen, anstatt Abels, weil Kain ihn erschlagen hat.« Auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den er Enos nannte. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Adams. Am Tage, da Gott Adam schuf, machte er ihn nach Gottes Ebenbild. Als Mann und Weib erschuf er sie und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch damals, als sie geschaffen wurden. Adam aber war 130 Jahre alt, als ihm ein Sohn geboren wurde, der ihm als sein Abbild glich und den er Seth nannte. Nach der Geburt Seths lebte Adam noch 800 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Adams 930 Jahre. Dann starb er. Als Seth 105 Jahre alt war, wurde ihm Enos geboren. Nach der Geburt des Enos lebte Seth noch 807 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Seths 912 Jahre. Dann starb er. Als Enos 90 Jahre alt war, wurde ihm Kenan geboren. Nach der Geburt Kenans lebte Enos noch 815 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit des Enos 905 Jahre. Dann starb er. Als Kenan 70 Jahre alt war, wurde ihm Mahalalel geboren. Nach der Geburt Mahalalels lebte Kenan noch 840 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Kenans 910 Jahre. Dann starb er. Als Mahalalel 65 Jahre alt war, wurde ihm Jered geboren. Nach der Geburt Jereds lebte Mahalalel noch 830 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Mahalalels 895 Jahre. Dann starb er. Als Jered 162 Jahre alt war, wurde ihm Henoch geboren. Nach der Geburt Henochs lebte Jered noch 800 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Jereds 962 Jahre. Dann starb er. Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde ihm Methusalah geboren. Henoch wandelte mit Gott, er lebte nach der Geburt Methusalahs noch 300 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Henochs 365 Jahre. Henoch wandelte mit Gott und war plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Als Methusalah 187 Jahre alt war, wurde ihm Lamech geboren. Nach der Geburt Lamechs lebte Methusalah noch 782 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Methusalahs 969 Jahre. Dann starb er. Als Lamech 182 Jahre alt war, wurde ihm ein Sohn geboren, den er Noah nannte. Denn, sagte er, dieser wird uns Trost verschaffen bei unserer Arbeit und bei der Mühsal, die unsere Hände von dem Erdboden haben, den der Herr verflucht hat. Nach der Geburt Noahs lebte Lamech noch 595 Jahre und hatte Söhne und Töchter. Demnach betrug die ganze Lebenszeit Lamechs 777 Jahre, dann starb er. Als Noah 500 Jahre alt war, wurden ihm seine Söhne Sem, Ham und Japhet geboren.